Buyurun. Tag, Sister İsmailname, ich bin der Assistent Ersin auf dieser Station und würde gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. Sind Sie damit einverstanden? Natürlich, aber ich habe Ihren Namen nicht verstanden. Können Sie Ihren Namen einmal buchstabieren? Ja, mein Name ist Sister, Sister. CIS, TIR. C wie Cäsar, Sis, Ja, ja. Tir. Sistir, okay, verstehe. Ja, Gut, Sis, alles klar. Ja, genau. na klar. Bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen, würde ich gerne am Anfang ein paar allgemeine Fragen stellen. Wie heißen Sie? Danke, Ursula König. Ursula König. König ist wie König? Ja, richtig. Ja, okay. Wann sind Sie genau geboren, Frau König? Ich bin am 25.04.1967 geboren. 67 geboren. Wie alt sind Sie? Ja, das sind 55, nee, 54 Jahre. 54 Jahre alt. Können Sie mir bitte verraten, wie groß Sie sind und wie viel Sie wiegen? Ja, ich bin 1,70 Meter groß und wiege ungefähr 61 Kilo. 61 Kilo. So, Frau König, was führt Sie uns? Was kann ich für Sie tun? Also ich habe seit mehreren Wochen immer wieder mal so krampfartige Schmerzen, so genau da oben im Bauchbereich. Und manchmal ist das ziemlich stark, dass ich die Wände hochklettern könnte. Und ich habe gemerkt, ich habe auch in letzter Zeit an Gewicht verloren. Wissen Sie, wie viel Gewicht Sie verloren haben? Ja, ungefähr so 4 Kilo. 4 Kilo. Über welchen Zeitraum? Ja, das dürften so 2 Monate sein. Seit 2 Monaten. Sie haben 4 Kilo abgenommen. Können Sie mir bitte sagen, wo genau Ihre Schmerzen sind? So genau da in dem Zwischenraum, also genau unter den Rippen, genau in der Mitte. Unter den Rücken, genau in der Mitte. Ja. Hinter Ihrem Brustbein. Ja, wenn man das so bezeichnet, ja. Brustbein. Okay. Haben Ihre Schmerzen langsam oder plötzlich begonnen? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass sie kommen und gehen. Wie die genau angefangen haben, weiß ich nicht. Okay, ich würde gerne mal fragen, ob sind die Ihre Schmerzen dauerhaft da oder gehen sie auch wieder weg? Die gehen auch mal weg, die sind nicht immer da. Also wenn sie kommen, sind sie sehr, sehr stark, aber die gehen auch mal weg zwischendurch. Können Sie mir bitte Ihre Schmerzen einschätzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Wobei 1 sehr leicht und 10 sehr stark schmerzend, wenn Sie Krämpfe haben und wenn Sie keine Krämpfe haben. Also ich würde in dem Falle sagen, das ist so um die 8. Das ist schon sehr stark. Wenn Sie keine Krämpfe haben, spüren Sie nichts? Nee, dann sind sie mal weg, dann habe ich keine Beschwerden. Aber wenn sie kommen, ist es extrem schmerzhaft. Haben Sie gerade Schmerzen momentan? Jetzt momentan nicht, nein. Meistens habe ich das, wenn ich was gegessen habe, habe ich gemerkt. Nach dem Essen. Nach dem Essen oder während dem Essen fängt es so an und danach ist es extrem stark. Während dem Essen. Ist es abhängig davon, was Sie essen? Ja, teilweise, wenn ich so fettige Sachen oder gebratene Sachen esse, zum Beispiel ein Braten oder ein Hühnchen, dann tut es noch mehr weh. Aber so leichte Kost merke ich, das ist nicht so schmerzhaft. Wann treten Ihre Schmerzen auf? Eher in der Nacht oder tagsüber? Also eher tagsüber, nicht in der Nacht. Ist es Ihnen aufgefallen, dass Ihre Schmerzen eine Auslöser habt? Die Gibt es? Schmerzen einen Auslöser haben. Also es kann ja mehrere Sachen sein. Nee, also irgendeinen bestimmten Auslöser habe ich nicht bemerkt. Nein. Nichts bemerkt. Haben Sie etwas ausprobiert, um Ihre Schmerzen zu lindern? Nee, ich war mal in der Apotheke, die haben mir mal so eine milchige Flüssigkeit, nennt sich, glaube ich, Riopan oder so, das hatten sie mir mal gegeben. Und wenn die Schmerzen mal extrem stark sind, dann trinke ich mal so einen Beutel, dann lassen die Schmerzen nach. Also das hat Ihnen geholfen. Ja, hält nur nicht lange, die gehen nicht weg, die kommen wieder irgendwann. Ein bisschen in der gebracht, können wir sagen. Okay. Können Sie mir bitte den Namen der Medikamente wieder sagen? Ja, da steht Riopan drauf, also Riopan, Riopan. Riopan, okay, danke. Zahlen Ihre Schmerzen irgendwo aus? Nee, eigentlich nicht. Nee, das ist immer da oben in dem Bereich. Ausstrahlen habe ich jetzt nicht gemerkt. Vielleicht so ein bisschen so im Rücken in dem Bereich. Aber so richtig ausstrahlen tun sie nicht, nein. Okay. Hatten Sie früher ähnliche Beschwerden? Nö, was ich hatte, ist, dass ich hin und wieder mal so ein Aufstoßen hatte und nachts hin und wieder mal so ein Sodbrennen im Mund verspürt habe. Ich konnte Akustik, Entschuldigung, nicht verstanden. Sie haben aufstoßen? Ja, ich habe in der Vergangenheit hin und wieder mal Aufstoßen gehabt und gelegentlich habe ich auch mal so Sodbrennen verspürt. Okay, danke. Seit wann können Sie sagen, seit mehreren Jahren oder seit Monaten? Das dürften einige Jahre her sein. Also bestimmt 4, 5 Jahre, würde ich schon sagen. Okay. Können Sie mir bitte Ihre Beschwerden, Ihre Schmerzen genauer beschreiben? Sind Sie eher dumpf, stechend oder Also, drückend, pulsierend? das sind mehr so stechende bis krampfende Schmerzen. So, Frau König, ich habe noch einige Fragen über Ihren allgemeinen Zustand, allgemeinen Gesundheitszustand. Haben Sie Fieber? Fieber habe ich nicht. Fieber haben Sie nicht. Sie haben mir gesagt, dass Sie in den letzten 2 Monaten 4 Kilo abgenommen haben. Wie ist Ihr Appetit? Also der Appetit hat so ein bisschen nachgelassen. Also ich habe eigentlich einen ganz guten Appetit gehabt, aber so in den letzten 2 Monaten habe ich gemerkt, der hat so ein bisschen nachgelassen. Also Sie essen weniger wegen Ihrer Beschwerden. Ja, richtig. Haben Sie Erbrechen? Erbrochen habe ich nicht, nein. Hat die Farbe Ihres Stuhls oder Ihres Urins geändert? Stuhlfarbe habe, ob die sich verändert hat. Ja, vor 2 Wochen hatte ich den Eindruck, der ist so ein bisschen dunkel geworden, so schwarz, aber dann war er ganz schnell wieder in Ordnung. Vor 2 Wochen ist es einmal schwarz geworden oder war es mehrmalig? Einmal, wie gesagt, das ist nicht jetzt dauernd gewesen. Ich habe das nur einmal gemerkt. Ah, nur einmal bemerkt. Okay. Haben Sie auch Abgeschlagenheit? Fühlen Sie sich müde? Hallo? Also so ein bisschen habe ich den Eindruck schon, dass die Leistung so ein bisschen nachgelassen hat. Aber jetzt nicht so dramatisch, dass ich sagen würde, ich kann gar nichts mehr machen. Ich merke nur, ich bin nicht mehr so ganz fit. Ja, Sie haben auch Schmerzen, das kann auch beeinflussen. Okay. Frau König, wie ist Ihr Schlaf? Leiden Sie unter Insom oder haben Sie Schwierigkeiten beim Einschlafen, Durchschlafen? Sagen wir mal, haben Sie Schlafstörungen, sagen wir dazu. Aber nee, Schlafstörungen habe ich nicht. Das ist alles soweit in Ordnung. Müssen Sie wegen Ihrer Schmerzen in der Nacht aufwachen? Also in der Nacht sind die Schmerzen selten. Ja, aufwachen muss ich davon nicht. Das ist mehr tagsüber. Wie gesagt, abhängig davon, wenn ich was esse. Aber nachts habe ich die Schmerzen nicht. Ist es Ihnen aufgefallen, dass die Farbe Ihres Urins verändert hat? Farbe des Urins? Nee, eigentlich nicht. Nicht. Ist es Ihnen aufgefallen, dass auch Konsistenz Ihres Stuhls oder Geruch Ihres Stuhls geändert hat? Nee, ist mir nicht aufgefallen. Okay. Frau König, lassen Sie uns über Ihre Vorgeschichte besprechen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Zum Beispiel, Zum was meinen Sie Beispiel damit? wie Blutzucker oder Bluthochdruck. Nee, weder noch. Ich bin eigentlich kerngesund gewesen bisher. Okay, sehr gut. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Nee, eigentlich nicht. Hin und wieder mal ein Schmerzmittel, wenn die Schmerzen im Oberbauch sehr, sehr stark sind, dann nehme ich mal so eine Aspirin ein, aber sonst nehme ich keine Medikamente ein. Haben Sie in letzter Zeit auch Aspirin eingenommen? Ja, aber nicht jetzt sehr viel. Vielleicht so ein, zweimal in der Woche. Ein, zweimal in der Woche. Wie viel Milligramm Aspirin nehmen Sie ein, wenn Sie einnehmen? Weiß ich gar nicht. Ich nehme immer nur eine Tablette ein. Ich glaube, da sind 500 oder so drauf. 500 oder 100? Milligramm. Nee, 500 Milligramm stehen da drauf, glaube ich. Okay. Kann es sein, dass Sie dieses Schwarzstuhl nach dem Aspirin Einnahme gehabt haben? Nee, das hatte vorher schon begonnen. Ich hatte hin und wieder mal Schmerzen, und dann habe ich erst Aspirin genommen. Also die Schmerzen waren definitiv vorher da. Okay. Frau König, sind Sie schon einmal operiert worden? Nein, ich hatte bisher keine Operation gehabt. Keine Operation. Gut. Sind Sie schon einmal stationär behandelt worden? Kann ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, wegen einer schweren Lungenentzündung war ich mal als Jugendliche im Krankenhaus, aber sonst nicht. Wie alt waren Sie damals? Wissen, erinnern Sie sich? Ich glaube 16 oder 17 damals, aber sonst nicht mehr. Sie wurden aber komplikationslos entlassen. Ja, Ist das? da habe ich dann so ungefähr 10 Tage im Krankenhaus gelegen und die Ärzte haben dann gesagt, das ist alles wieder okay und das ist dann auch weggegangen. Das war gut. Okay, sehr gut. Frau König, sind bei Ihnen Allergien bekannt? Allergien sind mir nicht bekannt, nein. Abgesehen von fettige Essen, haben Sie noch andere Unverträglichkeiten gegen Nahrungsmittel? Ist mir nicht bekannt, nein. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Naja, ich bin dreimal geimpft. Sie sind dreimal geimpft, keine Unverträglichkeit. Okay. Wir sind gleich fertig. Ich benötige nur ein paar Informationen über Ihre Gewohnheiten. Frau König, rauchen Sie? Nee, ich habe nie geraucht. Sie sind Nichtraucherin. Trinken Sie Alkohol? Ganz selten. Wie oft können Sie Vielleicht sagen? so einmal alle paar Monate, wenn wir mal eingeladen sind oder so. Vielleicht ein Glas Wein, aber mehr nicht. Ein Glas Wein. Okay. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routine-Frage, deswegen muss ich das Ihnen stellen. Haben Sie Kontakt mit den Drogen? Drogen? Nee, nee, mit Drogen habe ich nicht am Hut. Nee, nee. Okay. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Wir sind verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe 2 Kinder. Ja, sind Sie gesund? Ja, die sind kerngesund, denen fehlt nichts, Gott sei Dank. Ja, wie alt sind Sie? Also die Jüngste ist 15 und die Ältere, die ist 18 Jahre alt. 18 Jahre alt, okay. Frau König, was sind Sie vom Beruf? Ich bin Managerin in der Bank. Gibt es irgendwas an Ihrem Arbeitsplatz, das Sie belasten? Lastend, wie meinen Sie das? Also wenn Sie Stress Haben meinen, ja, wenn Sie Stress meinen, ja, natürlich, als Managerin müssen Sie viele Leute beaufsichtigen, koordinieren. Da fehlt dann schon sehr viel Arbeit an und das ist schon stressig, muss man sagen. Fühlen Sie sich in letzter Zeit mehr stressig als früher? Nee, der Stress ist immer da. Also stressfrei bin ich nicht, aber ist auch nicht mehr geworden. Okay. Entschuldigung? Nein, ich habe nichts gesagt. Okay. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Krankheiten, von denen ich wissen sollte, Frau König? Wie meinen Sie das? Wie chronische Krankheiten, Zucker, Bluthochdruck oder Krebs? Nee, sowas gab es jetzt bei uns in der Familie nicht. Leben Ihre Eltern noch? Ja, meine Eltern leben noch beide. Die sind soweit in Ordnung. Sehr gut. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Ja, meine Mutter hat so Arthritis an den Hüftgelenken, und mein Vater hat so ein bisschen Herzschwäche. Das ist aber alles. Haben Sie Geschwister? Ich habe noch einen Bruder, der ist jünger als ich. Dem geht es aber gut. Ja, Frau König, ich bin fertig mit meinen Fragen. Haben Sie noch Fragen an mich oder möchten Sie etwas hinzufügen? Nee, muss ich hier bleiben oder darf ich nach Hause? Wie läuft das ab? Ja, jetzt, ich werde Sie zuerst körperlich untersuchen. Danach werde ich bei Ihnen ein paar Untersuchungen durchführen. Sie können mindestens 2, 3 Stunden dauern. Sobald alle Befunde vorliegen, können wir mit Ihnen ausführlicher besprechen, ob Sie hier bleiben müssen oder nach Hause gehen können. Okay, gut, Okay. einverstanden. Okay. Einverstanden. Dann können wir anfangen. Ja, na klar. Okay. Dann das war's. Ja. Sollen wir als Gespräch anfangen? Können wir anfangen, ja, wenn es keine weiteren Fragen von den Kollegen gibt? Ja. Gibt es Fragen? Scheint keiner eine Frage zu haben, ne? Dann können wir auch übergehen. Okay. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen und würde gerne diese Patientin Ihnen vorstellen. Hatten Sie kurze Zeit für mich? Hätten Sie? Kurz Zeit. Hätten Sie kurz Zeit für mich? Ja, na klar. Okay, danke. Hätten Sie kurz Zeit für mich? Danke. Frau Ursula König ist eine 54-jährige Patientin, die sich bei uns seit mehreren Wochen krampfartige Oberbauchschmerzen vorgestellt hat. Die Patientin hat ihre Schmerzen als strahlende Schmerzen als Entschuldigung ja Krampf ja stehende und krampfartige Schmerzen beschrieben. Ja, laut der Patientin strahlende Schmerzen im Rücken und die Patientin hat außerdem berichtet, dass ihre Schmerzen postprandial und besonders nach dem fettigen und gebratenen Sachen essen und tagsüber auftreten. Und die Auslöser für die Beschwerden würde verneint. Die Patientin hat angegeben, dass sie hat aus der vom Apo von der Apotheke Riopan genommen und das hat Riopan-Einnahme hat ihnen etwas Verbesserung gebracht. Formulieren wir das mal ein bisschen anders. Sagen Sie doch, von der Apotheke hat sie sich Riopan besorgt, was ihr Linderung verschafft. Ja. Okay? Okay. Sie hat sich von der Apotheke Riopan besorgt, das verschafft ihr ein bisschen Linderung, wenn sie das einnimmt. Sie hat vor der Apotheke Riopan versucht, was Besorgt. Sie hat von der Apotheke Riopan besorgt. Nicht habe versorgt, sondern okay. besorgt, ja. Okay. Sie hat von der Apotheke Riopan besorgt, was ihnen ein bisschen Was verbessern. ihr, was Ja, ihr, ja, was ja. ihr, Was ihr etwas Verbesserung gebracht hat. Ja. Jawohl. Die Patienten in der vegetativen Anamnese ist es erwähnenswert, dass die Patientin in letzten 2 Monaten 4 Kilo Gewichtsabnahme hat. Sie hat Appetitlosigkeit. Die Gewichtsabnahme sieht aus appetitabhängig. Sieht appetitabhängig aus. Die Patientin hat kein Erbrochen. Kein Erbrechen. Entweder sie hat nicht erbrochen oder sie hat kein Erbrechen. Die Patientin hat kein Erbrechen. Die Frage nach Schlafstörungen würde verneint. Die Patientin hat bemerkt, dass vor 2 Wochen ihr Stuhl einmal vor 2 Wochen sie einmal Migräne hat. Sie hat aber bei dem Urin keine Farbveränderung bemerkt. Dann sagen Sie doch, Urinfarbveränderungen hat sie nicht bemerkt. Ja, Urinfarbveränderungen hat sie nichts bemerkt. Sie hat außerdem hat sie Konsistenz und Geruchveränderung bei dem Stuhl nicht bemerkt. Nicht bei dem Stuhl, sondern im Stuhl. Im Stuhl. Ja? Oder Geruchs- oder Farbveränderungen oder Konsistenzveränderungen des Stuhls hat sie nicht bemerkt. Des Stuhls. Okay. Bemerkt. Außerdem klagte sie über leichte Leistungsunfähigkeit. Leistungsschwäche, nicht Unfähigkeit, sondern außerdem gab sie eine Leistungsschwäche an. Ja? Wie viel, das sei mal dahingestellt. Aber unfähig ist sie nicht. Die hat nur eine leichte Schwäche. Leistungsschwäche. Bei der Vorgeschichte gibt es keine Auffälligkeit. In der Vorgeschichte gibt es keine Auffälligkeiten außer Pneumonie. Sie hat mit 16 Pneumonie gehabt, aber sie wurde nach der Behandlung komplikationslos entlassen. Die Medikamentanamnese ergab Aspirin 500 Milligramm Einnahme ein zweimal in der Woche und keine Allergien und keine Unverträglichkeiten sind bei der Patientin bekannt. Sie ist dreimal geimpft. Sie ist nicht Raucherin. Sie trinkt Alkohol einmal in zwei Monaten. Sie trinkt Wein und sie hat keinen Kontakt mit den Drogen. Die Patientin, Frau König, ist verheiratet, hat 2 gesunde Kinder. Sie arbeitet als Managerin im Bank. In der Familienanamnese ist es erwähnenswert, dass die Mutter leidet an Arthritis und Daphater leidet an Herzinsuffizienz. Sie hat ein Bruder, der gesund ist. Ja, anhand der im Ober ja im oben Abdomen. Wie beschreiben Sie das denn? Was ist denn die Lokalisation? Das ist ein ganz bestimmter Begriff, das Epigastrium, ne? Sie hat Druckschmerz im Epigastrium. Sie haben sie untersucht und das Epigastrium ist Druckschmerz hat. Ja? Gut. Was schätzen Sie denn, was die Dame haben könnte? Ja, anhand Druckschmerzen im Epigastrium-Bereich und krampfartige postprandial Schmerzen gehe ich von einer Cholezystitis von einem Verdacht auf Cholezystitis aus. Okay. Hat sie denn mal Fieber gehabt oder Schüttelfrost oder hat sie mal geschwitzt? Haben Sie mal danach gefragt? Ja, ich habe Fieber gefragt, das wurde verneint. Aber geschwitzt hat sie nicht und Nachtschweiß hat sie jetzt auch nicht gehabt, ne? Auch nicht. Sie haben gesagt, sie hat einmal Melena gehabt. Passt das denn zu Cholezystitis? Und sie hat keine Ja, Stuhlaufhellung, ne? es passt eh. Und oh, es passt nicht so ganz richtig, Ja, ne? das Also keine Urinänderung und auch keine Stuhlfarbänderung. Einmal vielleicht schwarzen oder Teerstuhl gehabt oder medizinisch Melena. Ich würde eher denken, das geht in Richtung Magenproblem, ne? Ja, gut. Was das Ganze unterstützt, ist, dass sie Stress hat bei der Arbeit, ne? Dass sie stresshafte Arbeitsbedingungen hat und dass sie jetzt auch noch hin und wieder mal Aspirin eingenommen hat, kann natürlich im Magen Probleme verursacht haben, ne? Was machen wir denn mit dir? Wonach sollte man gucken? Wenn sie sagt, sie hat so ein bisschen Leistungsschwäche, was muss man dann in dem Falle machen? Ja, bei der körperlichen Untersuchung, ja, muss ich sie zuerst die Vitalparameter überprüfen, um zu sehen, dass der Kreislauf in Ordnung ist. Dann bei der Abdomenalpation, ich würde drückschmerzhaft im Bauch auch überprüfen, im Epigastriumbereich, auch Organomegalie und ja Darmgeräusche und ja bei der Laboruntersuchung Blutbild ist wesentlich und auch Entzündungsparameter, Leberparameter, Nierenparameter und ja auch ALP-GGT. Und im weiteren Verlauf, wenn in der Blut im Blutanalyse Hämoglobin Werte erniedrigt ist, dann Magenblutung kommt in Frage. Hier ist wichtig, ob Patientin hämodynamische Instabilität Machen wir wenn mal Schritt für Schritt. Machen wir mal Schritt für Schritt. Die Patientin ist ja jetzt zu Ihnen reingelaufen gekommen, ne? Und sie sagt, sie hat momentan jetzt keine so großen Beschwerden. Ich denke nicht, dass sie jetzt eine hämodynamische Instabilität hat, ne? Wenn jemand eine akute Blutung hat, dann sagt sie, entweder hat sie jetzt Melena dauerhaft, Teerstuhl seit 2, 3 Tagen und sie hat Erbrechen, da kommt kaffeesatzartiges Erbrechen raus und sie hat Schwindel und sie fühlt sich so schwach, dass sie nicht stehen kann, dann vermutet man eine Kreislaufinstabilität oder hämodynamische Relevanz, ne? Aber das scheint ja jetzt nicht vorzuliegen. Jetzt gehen wir mal von dieser stabilen Patientin aus, ne? Und Okay. sie hat jetzt nur Oberbauchschmerzen. So, was machen wir jetzt? Sie hat ein bisschen Leistungsschwäche angegeben. Dann ist es sicherlich wichtig, dass Sie einmal Blut abnehmen und schauen, wie sieht es denn aus? Wonach guckt man da im ersten Moment? Man guckt nach dem Hämoglobin, ne? Hat sie vielleicht geblutet? Kann sie vielleicht einen Ulkus haben, was geblutet hat? Hat sie einen HB-Abfall? Ja oder nein? Und jetzt haben Sie abgenommen und Sie sehen, der HB ist bei 12. Ja, das heißt, auch wenn sie geblutet hat, so viel kann es nicht sein. Das ist jetzt nicht hämodynamisch relevant. So, was machen Sie denn mit ihr dann? Was ist denn der nächste Schritt? Sie haben Blut abgenommen, Sie haben jetzt eine hämodynamische Relevanz ausgeschlossen. Und diese Untersuchung ist auch sehr, sehr wichtig, damit Sie entscheiden können, ob jemand jetzt ganz akut notfallmäßig eine endoskopische Untersuchung bekommen muss. Oder ob man das vielleicht in den nächsten Tagen machen kann, ne? Und das müssen Sie jetzt klären. Deshalb haben Sie sie gefragt. Sie haben jetzt Blut abgenommen und gesehen, ein HB von 12 ist nichts Notfallmäßiges. Sie braucht kein Blut und sie muss jetzt auch nicht notfallmäßig endoskopiert werden. Was muss man in dem Falle noch tun? Ja, was gehört unbedingt dazu, wenn jemand mit Verdacht auf gastrointestinale Blutung kommt. Sie vermuten ja eine Magenblutung. Was müssen Sie noch machen? Das wird der Gastroenterologe auf jeden Fall von Ihnen wissen wollen. Proton-Pumpe-Hämo-Eingabe. Nein, in der körperlichen Untersuchung müssen Sie noch eine Sache machen. Ha, Sie haben die Untersuchung, Fing. Ja, wie heißt das? Eine rektal-digitale Rektal-digital. Untersuchung. Aha, Ja, rektal-digital. ob sie jetzt immer noch Teerstuhl hat oder nicht, ne? Das sind die wichtigsten Sachen. Das heißt, wenn Sie jetzt jemanden in der Notaufnahme mit einer Blutung vorstellen oder den Gastroenterologen informieren, dann wird er wissen wollen, haben Sie rektal-digital untersucht? War der Teerstuhl dran? Zweitens, wie hoch ist der Hämoglobinwert? Ist das sehr stark abgefallen? Und drittens, wie ist der Blutdruck? Ja, ist die hämodynamisch stabil? Ja? Und davon abhängig kann dann der Gastroenterologe entscheiden, ob der jetzt notfallmäßig endoskopieren muss oder nicht. Jetzt haben Sie so untersucht, Sie haben keinen Teerstuhl am Fingerling gesehen und der Blutdruck ist mit 140 zu 70 völlig normal und der Hämoglobinwert ist bei 12. Was ist jetzt Ihr nächster Schritt? Dann im nächsten Schritt, ja, ich muss auch die Entzündungsparameter Ja, checken. sehr gut. Das haben Sie ja alles kontrolliert. Das sieht alles unauffällig aus. Aber jetzt so als apparative Diagnostik, wie Sie jetzt als Assistenzärztin in der Notaufnahme vorgehen müssen, müssen Sie jetzt noch einen kleinen Schritt machen und dann eigentlich die notwendige Untersuchung in die Wege leiten. Sie hatten ja auch gesagt, differentialdiagnostisch kann das auch eine Cholezystitis sein. Wie kann man das erkennen? Wie kann man das kontrollieren? Muss ich durchführen. Was müssen Sie machen? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Abdomen-Ultraschall muss ich durchführen. Ja, sehr gut. Ein Bauchultraschall oder Abdomensonographie müssen Sie machen. Na klar, Sie haben gemacht und die Gallenblase sieht völlig harmlos aus. Die Wand ist zart, Sie sehen keine Steine und eine Cholezystitis oder Cholezystolithiasis ist auszuschließen. Jetzt sagen Sie gehen davon aus, dass die Patientin entweder eine Gastritis hat oder aber ein Ulkus ventriculi oder Duodeni hat. Und jetzt sagen Sie, was braucht denn die Patientin in dem Falle? Ösophagogastroskoduodenoskopie. Jawohl. Dafür müssen Sie was machen? Dafür, ja, ich muss das planen. Ja, Sie müssen das anmelden, organisieren, aber mit der Patientin müssen Sie noch ein Gespräch führen. Sie müssen die Patientin aufklären dafür. Ja, also Ja. das gehört mit dazu, eine Patientenaufklärung. Worauf weisen Sie die Patientin bei der Aufklärung für die Magenspiegelung denn hin? Was kann denn da alles passieren? Ja, angefangen im Mundbereich. Soll ich die Komplikationen aufklären? Ja, die wichtigsten einmal erzählen. Was kann da alles passieren? Es kann passieren, dass manchmal kleine Verletzungen in Magenschleimhaut oder manche Verletzungen auch im Magenschleimhaut oder Speiseröhre-Schleimhaut. Oder manchmal nach der Untersuchung verspüren manche Patienten Heiserkeit oder Halsschmerzen. Aber das ist die solche Beschwerden verschwinden von selbst heilen von selbst aus. Und manchmal wenn sie Leite Anästhesie, Leite Narkose bekommen. Manchmal nach der Untersuchung bekommen sie auch Taubheitsgefühl im Rachenbereich. Deswegen dürfen sie nach der Untersuchung 2, 3 Stunden nichts essen und trinken, bis die Taubheitsgefühl nachlässt, damit sie nichts verschlucken. Und manchmal es kann zu allergische Reaktionen gegen Anästhesie kommen. Das aber wenn solche Dinge passieren können, kann unser Team sofort eingreifen. Dann Gut. Was kann noch passieren? Also im Mund begonnen, ja. Ich fange immer oben an, wenn ich die Patientin darauf hinweise oder für die Untersuchung aufkläre. Es kann zu Zahnausfall kommen, ne? Die Zähne können mal ausfallen. Im Mundrachenraum kann man die Schleimhaut verletzen. Die Speiseröhre kann geschädigt werden. Es kann auch zu einer Perforation kommen. Genau das. Dasselbe auch im Magen oder im Zwölffingerdarm, was teilweise mit angeguckt wird. Und heutzutage kann man aber so kleinste Läsionen auch endoskopisch gleich wieder klippen, verschließen, so dass da kein großer Notfall erscheinen kann. Was aber manchmal passieren kann, ist, dass unter den Medikamenten natürlich auch eine hemodynamische Instabilität mit Beatmungspflichtigkeit und Intensivpflichtigkeit entstehen kann. Darauf muss man die Leute hinweisen. Ja? Dann fragen manchmal so Prüfer ab, was ist denn eine Endoskopie? Wie läuft denn sowas ab? Was ist das denn? Wie muss man sich das vorstellen? Als Laie, was muss ich mir da vorstellen? Wie läuft so eine Magenspiegelung ab? Frau König, es gibt einen Verdacht auf Magengeschwür in Ihrem Magen. Deswegen müssen wir das genauer untersuchen. Wir werden mit einem dünnen und biegsamen Schlauch mit einer Kamera am Ende durch Biegsam. Ihrem Biegsam, ne? Biegsam, sagt man im Deutschen. Nicht biegsam, sondern biegsam. Okay, biegsamen Schlauch durch Ihren Mund bis Ihren Magen einführen und über die Kamera können wir die Veränderungen in Ihrem Magen und in Ihrem Speiseröhre genauer untersuchen. Genauer untersuchen. Die Vorteil diese Untersuchung liegt daran, dass wir bei dieser Untersuchung auch Gewebeprobe entnehmen können und analysieren lassen. Und analysieren lassen. Die alle Untersuchung dauert ungefähr 15 Minuten. Wenn Sie, ja, Sie können auch während der Untersuchung schlafen mit Hilfe von Narkosemitteln. Und nach der Untersuchung, wir werden vorsichtig den Schlauch zurückziehen und Sie werden im Aufwachraum aufwachen. Sehr gut, sehr gut. Gut, also die Untersuchung ist gelaufen und der Gastroenterologe sagt, er sieht im Magenantrum im Bereich der kleinen Kurvatur eine kleine Läsion mit einem Gefäßstumpf. Also so eine Forest-2-Blutung. Ne? Wissen Sie, wie diese Forest-Einteilung ist bei Magenblutungen? Ja, Forest 1, 2, 3 müsste es sein. Bei der Forest 1 gibt es aktive Blutungen. Forest 1a ist spritzende Blutung und Forest 1b ist wie heißt das? Abfließende. Sickerblutung, Yes. Sickern. Blutung. Mit der Endoskopie können wir diese Blutungen bei Klipsen oder Adrenalin spritzen stillen. Unterspritzen, sagt man dazu. Okay. Unterspritzen, also unter den Ulkus, unter die Blutung, spritzt man mit einer Nadel Adrenalin hinein und dann wird das Gefäß dadurch einfach zugemacht. Das Gefäß kontrahiert sich durch Adrenalin und dann geht das zu. Ne? Bei Sehr gut. der Und ja, Forest Forest 2. 2 können wir nur die Läsion, nicht die Blutung, nur die Läsion sehen. Aber stumpfe, wie heißt das Also ist bei auch. der 2 unterscheidet man eben mit einem sichtbaren Gefäßstumpf, dann koagelbedeckte Läsion und hämatinbelegte Läsion. Ne? Und eine dritte, Forest 3, ist eine Läsion ohne Blutungszeichen. Ne? Und jetzt sagt der Gastroenterologe, er sieht einen Gefäßstumpf ohne Blutungszeichen. Ne? Also das ist hämatinbelegt oder koagelbelegt, aber keine aktive Blutung. Das ist also eine Forest 2b oder C-Blutung oder ein Ulkus. Und deshalb sagt er, vermutlich ist die Blutung oder das Geschwür durch NSAR entstanden. Und er empfiehlt, dass die Patientin jetzt für 14 Tage hochdosiert PPIs bekommen soll und danach auf Standarddosis zurückgehen. Und ob die Blutung, ob das Geschwür abgeheilt ist, sagt er in 4 Wochen nochmal eine Kontrolle. Und wenn man so eine Magenspiegelung macht und ein Geschwür sieht, was macht man dann zugleich noch mit? Gewebeprobe entnehmen und Ja, um zu Helicobacter. schauen, ob das sehr gut, darauf wollte ich hinaus. Ja, also wenn jemand ein Geschwür hat, muss man schauen, ob da Helicobacter drin ist oder nicht. Und dieser Test wird ja relativ rasch gemacht. Das macht nicht der Pathologe, sondern das ist ein Test, der in der Endoskopie direkt gemacht wird. Das müssen Sie nach ein paar Stunden ablesen. Und er sagt, Helicobacter Urease-Test oder HUT-Test ist positiv. Und dementsprechend muss die Patientin auch eradiziert werden. Ja, Ja? mit drei Gut. Viertel. Ja, woraus besteht die Dreifachtherapie? Wie lange geht sie? Ja, es dauert 14 Tage, Protonpumpe. Es wird bei dieser Therapie muss Protonpumpe, Hämmer, Clarithromycin und Metronidazol Oder? eingesetzt werden. Metronidazol oder was gibt man stattdessen? Hier in Deutschland gibt man, glaube ich, nicht Metronidazol, sondern man nimmt eher Amoxicillin, glaube ich, ne? Und sind das tatsächlich 14 Tage oder gibt man nur eine Woche? Ich habe 14 Tage gelesen, aber ich. Ich kenne das nur als eine Woche. Das gibt auch so vorgefertigte Packungen. Und was, wenn das Ganze in 4 Wochen immer noch da ist? Noch eine Packung. Wieder dieselben Medikamente? Ja, aha, wieder dieselbe Nein, mit. Nein? das macht man nicht. Man macht es dann nicht. Dann gibt es eine Vierfachtherapie. Und zwar nimmt man dann tatsächlich Metronidazol plus Tetrazykline plus Bismut und dann noch ein PPE. Ja, diese Vierfachtherapie. Und wenn das dann auch nicht hilft, dann muss man eine Resistenztestung vornehmen. Dafür gibt es aber so spezialisierte Zentren. Das kann man nicht überall machen. Man schickt dann die Probe dorthin und sagt, guck mal, ob dieser Helicobacter gegen die Medikamente resistent sind und welche Medikamente dafür geeignet sind. Ne? Das ist dann die Vorgehensweise. Also wenn die erste Therapie, die Eradikation, nicht erfolgreich war, frustran war, dann muss man eine Quadrolaps, sagt man, eine Vierfachtherapie vornehmen. Die besteht aus Metronidazol, Bismut und Tetracyclin, nicht Amoxicillin und nicht Clarithromycin. Meistens sind die Helicobacter resistent auf Clarithromycin. Das ist das Problem. Ne? Gut. Und jetzt sagen wir, jetzt möchte ich noch mal auf eine akute Blutung, nur dass Sie wissen, wie Sie in der Notaufnahme mit solch einem Patienten notfallmäßig umgehen müssen. Ja, kommt eine Patientin oder ein Patient zu Ihnen in die Notaufnahme und Sie sehen, dass da möglicherweise eine aktive gastrointestinale obere Blutung vorliegt. Der hat eine Hämatemesis, der hat Teerstuhl, dem ist übel und Sie merken, der ist ziemlich blass und der kann kaum auf den Beinen stehen. Ja? Dann gehen Sie als Ärztin sofort zu diesem Menschen hin. Nicht mit Gesprächen und lange hin und her. Sie machen als allererstes Folgendes. Sie legen dem zwei Nadeln, Braunülen, ja, zwei großblumige Braunülen. Sie nehmen Blut ab, Sie nehmen Kreuzblut ab, ja, weil vermutlich wird dieser Mensch Blut brauchen. Sie nehmen Blut ab, Kreuzblut ab, was Sie machen können, wenn Sie ganz schnell wissen wollen, wie der Hämoglobin ist, machen Sie ganz schnell eine Blutgasanalyse, ja, weil darin können Sie auch einen Hämoglobintest machen, dann wissen Sie, ob dieser Mensch, was weiß ich, ein HB von 4, 5 oder 6 hat, was akut gespiegelt werden muss, ja. Dann sagen Sie den Schwestern, diese Patientin braucht eine Ampulle Pantothol, 40 Milligramm Pantothol als Kurzinfusion. Ja? Und dann können Sie in die Infusion auch noch eine Ampulle Vomex da reingeben lassen, damit die Übelkeit nachlässt. Ja? Mit der Pantothol behandeln Sie die Blutung sozusagen. Sie reduzieren die Salzsäure, die Übelkeit wird jetzt besser und dann lassen Sie EKs kreuzen und je nachdem, wie der HB-Wert ist, hängen Sie EKs dran. Und als nächster Schritt machen Sie eben die rektal-digitale Untersuchung. Und der nächste Schritt besteht darin, dass Sie die Endoskopie anrufen, den Hintergrund anrufen und sagen, hier ist eben eine Patientin, die blutet, der Blutdruck ist so bei 100 zu, was weiß ich, 60. Und der Hämoglobin ist bei 5. Ich habe hier jetzt zwei EKs gekreuzt oder vier EKs gekreuzt. Und ein EK läuft bereits schon. Und ich habe hier zwei großlumige Zugänge gelegt. Und sie weiß Bescheid, dass man da eine Magenspiegelung machen muss. Und wann denn die Patientin in die Endoskopie kann? Ja? Innerhalb von 10, 15 Minuten oder 20 Minuten haben sie das dann geklärt. Und dann kann die Patientin auch relativ rasch notfallmäßig versorgt werden. Ja? Gut, alles klar. Noch Fragen? Keine Fragen? Die Kollegen sind alle heute stumm. Entschuldigung, Sie haben etwas gesagt, G-Kreuz oder das ist BGA, ja, Blutgasanalyse. Wie nennt man das? Können Sie noch mal Kreuzblut, wiederholen? also Erythrozytenkonzentrate mit dem Patientenblut oder mit der Blutgruppe kreuzen, nennt man das. Okay, das ist klar, aber Sie haben für Blutgasanalyse etwas anderes gesagt, oder? Was habe ich gesagt? Nein, dann habe ich falsch verstanden. Okay. Nein, er hat Also, bir EK ja. Erythrozytenkonzentrat gekreuzt. Ja. Ja. Okay. Okay, klar. Ja, Also dann. diese Patientin, die Frau König, hat also ein Ulcus ventriculi mit einer Forrest-2b-Blutung und als Ursache ist vermutlich stressbedingte Magenverstimmung, sage ich mal, oder Gastritis. Und durch NSAIR-Einnahme hat sie sich eine Blutung provoziert. Ja, alles klar. Ja. Man wird der Patientin dann empfehlen, dass sie zukünftig auf NSAIR verzichten soll, kein Aspirin einnehmen soll und dass sie vielleicht etwas längere Zeit Pantazol oder Omeprazol, also eine PPI-Therapie, fortführen soll, bis die Beschwerden nachgelassen haben. Ja? Wie lange dauert diese Pantoprazol-Therapie? Also normalerweise sagt man 4 Wochen. Man sagt in der Akutphase, wenn jemand einen Ulkus hat, 2 Wochen in der Hochdosis mit 2x40 und dann geht man in die Standarddosis mit einmal 20 Milligramm runter und das auch nochmal 2 Wochen und dann sagt man nach 4 Wochen nochmal eine Re-ÖGD, eine Kontrollendoskopie. Und wenn das dann abgeheilt ist, dann kann man das absetzen oder wenn jemand irgendwie Refluxbeschwerden hat, kann man das dann weiterhin verordnen. Und die hat Refluxbeschwerden. Dementsprechend würde ich hier empfehlen, dass sie einmal Standarddosis 20 Milligramm, vor allem weil sie nachts ja Refluxbeschwerden hat, vor dem Schlafengehen vielleicht einnimmt, damit sie diese Beschwerden nicht hat. Darf ich Okay. eine Frage stellen? Ja, na klar. Okay, müssen wir blutende Patienten ein Transamin geben oder zurzeit oder aktuell Informationen nicht gültig? Transamin. Was meinen Sie mit Transamin? Transamin zum Beispiel in der Türkei, wenn der Patient Blutung hat, aber zu viel Blutung hat, Ja. manchmal kann man Transamin-Ampul geben. Aber Was ist das? Was meinen Sie damit? Was ist Transamin? Transamin, eigentlich, ich weiß es nicht, wie sagen, eigentlich, ich weiß es nicht auf Deutsch, Transamin, aber eigentlich, das ist, einen Moment bitte, ich kontrolliere sofort. Transamin, wie Transamin aber? Ja. Tranexamid-Acid, Ah, Säure. Ja, genau. Tranexamsäure. Also Tranexamsäure wird bei der Magenspiegelung nicht gegeben, also nicht sofort. Tranexamsäure ist ein Notfallmedikament, was irgendwo im Notarztwesen oder auf der Intensivstation gegeben werden kann, aber bei einer Magenblutung oder so wird es nicht gegeben. Hier macht man ja eher die Endoskopie und die endoskopische Stillung ist die bessere Methode. Okay, danke sehr. Bitte. Alles klar. Dann vielen Dank. Es war sehr, sehr gut vom Okay. Deutschen her, die Aussprache sehr gut, also sehr flüssig gesprochen, finde ich gut. Nur eine Sache, wie gesagt, nicht immer so verheddern, sondern einfach das Wesentliche, auf das Problem konzentrieren und nicht das Drumherum. Sie hat ein Problem mit dem Magen, konzentrieren Sie sich auf den Magen und nicht, was die Angehörigen hatten oder was die Familie hatte. Das gehört vielleicht bei dieser Anamneseerhebung mit dazu, aber darauf sollten Sie nicht so viel Wert legen. Ja? Ihr größtes Problem ist eher der Magenbereich. Ne? Aber Okay. sonst sehr, sehr gut. Bin positiv überrascht. Okay, danke. Danke. Bitte. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Bitte.